deine Antriebskraft und noch mehr Reichtum, noch mehr Macht, um deine Ziele zu erreichen, gehst du lässig über Leichen. In Verbänden, in Vereinen, im Kirchenvorstand, in Gemeinden, du bist der, die Fäden zieht, vor dem die Welt zu Füßen liegt. Verbrechen lohnt sich, gut für die Konjunktur. Verbrechen lohnt sich, am Mensch und der Natur. Verbrechen lohnt sich, bleib du bist dran. Verbrechen lohnt sich und ist egal. Und ist egal. Karriere geil und Schmutzblatt, schaffst du's auch bis ins Chefetag. Und die, die dir im Wege steht, wer darf nicht länger überleben. Die Fläche zahlt der kleine Mann, weil er dich ja nicht wehren kann. Niemand bleibt von dir verschont, von deinem Netz auf Korruption. Verbrechen lohnt sich, ist gut für Konjunktur. Verbrechen lohnt sich, am Mensch und der Natur. Verbrechen lohnt sich, bleibt unbestraft. Verbrechen lohnt sich und ist egal. Und ist egal. Und das von uns gehen, von mir aus kannst du dein Reichtum mit ins Graben